Wer von euch ist längst nicht mehr verliebt? Wir haben uns verändert mit den Jahren, mit der Zeit. Haben nichts davon verschwendet. Sie hat uns zusammengeschweißt. Du kennst jede meiner Macken, weißt, wie ich meinen Kaffee mag. Ich kenne jedes deiner Kleider. Sieh, wenn du zweifelst und winter, flieg ich zu hoch, bleibst du am Boden. Wenn ich fall, fängst du mich auf. Ich bin längst nicht mehr verliebt, denn das ist Liebe und viel größer. Ein Geschenk, das es dich gibt, mit dir sag ich niemals nie. Ich bin viel mehr als nur verliebt. Du bist mein Puls, du bist mein Leben. Ein Geschenk, das es dich gibt, mit dir sag ich niemals nie. Es war nicht immer einfach, wir hatten so viel zu verlieren. Der Weg war manchmal steil und steinig. Ich weiß, ich schaff ihn nur mit dir. Hast du ein Ziel, spann dich den Bogen. Wenn's dir zu viel wird, ziel ich drauf. Gott, ich bin längst nicht mehr verliebt, denn das ist Liebe und viel größer. Ein Geschenk, das es dich gibt, mit dir sag ich niemals nie. Ich bin viel mehr als nur verliebt. Du bist mein Puls, du bist mein Leben. Ein Geschenk, das es dich gibt, mit dir sag ich niemals nie. Wir haben uns verändert, mit den Jahren, mit der Zeit. Haben nichts davon verschwendet. Sie hat uns zusammengeschweißt. Denn das ist Liebe.